Hallo und herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des blog.über.de Podcasts. Mein Name ist wie immer René. Ja, und ich bin der Stefan. Hallihallo. Ja, herzlich willkommen zum Blogcast. Und René, wie geht's dir? Ja, gut. Gut. 2 Wochen überstanden. Genau. Na, wir müssen dazu sagen, wir nehmen ja diesmal ein bisschen eher auf, weil mein Urlaub winkt. Genau, und weil das Projekt oder das Experiment Gastmoderation ja erst einmal pausiert. Ja, man hätte es auch anders sagen können, du hast keinen Bock auf Gastmoderation. Stefan, ich kann nur mit dir. Ah, das hast du aber lieb gesagt. Ja. Was war letzte Woche so? Was lag so an? Großes Top-Thema letzte Woche. Was war Top-Thema in der letzten Woche? Ja, Top-Thema, das kann sich ja nur um Radsport handeln. Ja. Radsport. Da hat sich endlich wirklich mal wieder Radsport? Was bewegt. Bist du dir sicher, dass es um Radsport ging? Das war eine pharmazeutische Veranstaltung. Genau. Ja. Doping und Radsport gehört zusammen wie? Wie René und Julia. Wie was? Wie Julia hat auch gerade gesagt, wie Henne und Wurst? Wie Pelle und Wurst, ja. Das ist auch ein guter Vergleich. Ja, was sagst du dazu? Dass die ARD jetzt nicht mehr den Radsport übertragen möchte. Ja, also kann ich mit leben und finde ich auch eine mutige Entscheidung. Und ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen haben ja in gewisser Weise auch eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung. Genau, weil dann wird jeder Bürger bekommt einen Brief, wo drin steht, sie unterstützen Drogenhandel und werden deswegen vorläufig in Gewahrsam genommen. Ja, also ich sag mal so, das, warum sie es jetzt gemacht haben, ist ja eigentlich nur daraus entstanden, weil sie es ja vor der Veranstaltung sogar angekündigt haben. Ich denke mal, deshalb haben sie es nur in konsequenter Art und Weise durchgesetzt. Aber es ist ja auch eine Farce, denn kaum haben die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr übertragen, überträgt es schon Sat.1. Ja, da passt doch ins Programm. Da wo so Lenzen und Partner läuft. Da geht's ja fast um Ähnliches, weißt du? Und jetzt, wo die Nachrichten eh rausgeworfen wurden, da sieht man ja, dass ein bisschen Seriosität in den Hintergrund rückt. Und ich glaube, Kunert und Stark oder wie die heißen, irgendwelche anderen, irgend so eine andere Ermittlungsserien. Ermittlungssoap bestimmt, ne? Ja. Hat der nun den Platz übernommen? Das zeigt doch ganz klar, wo es hingeht. Da kommt doch die Tour de France genau richtig, oder? Ja, na klar. Also Ist natürlich mal eine Überraschung gewesen, ein großer Coup, hat sicherlich keiner mit gerechnet. RTL wurden laut Medienberichten die Tour de France-Rechte auch angeboten, aber die haben dankend abgelehnt. Ja. Muss man ja auch mal positiv erwähnen. Aber sei es wie sei, Tour de France ist Tour de France. Viele gucken es, weil es durch schöne Landschaften geht und nicht weil es dort um Radsport geht. Und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ist das wirklich so? Habe ich auch gelesen, ja. Also es war sehr interessant, so die Diskussion zu sehen. Aha. Ja, da hat einer zum Beispiel gesagt, er versteht es nicht, jetzt kann er sein Lieblingsland Frankreich nicht mehr sehen und so. Du, und ich gucke gern Football, weil ich gern viele Leute sehe. An neue Gesichter und so. Guckst dir gerne, Rasen an, ne? Nee, das Publikum gern, weißt du? Ach so. Ja. Aber, naja. Also, wollen wir noch mal ganz kurz auf unsere Tour de France-Beiträge im Blog verweisen. Da hatten wir einmal Doping und kein Ende. Ja, das ist der Beitrag 1376. So ist es. Und dann war ja schon viel früher, ging es ja bei uns auch schon im Blog um dieses Thema. Jetzt überlege ich gerade, wo es war. Der Beitrag ist auf jeden Fall in dem... Die 601 ist das, und zwar Tour de France Doping. War ja auch im letzten Jahr schon so. Von wann ist der dort? Der Beitrag ist vom 28. Juli 2006, oh, also ein Jahr her. Ja. Es hat sich nichts geändert anscheinend. Ein kontinuierliches Thema. Ja. Was war noch Thema der Woche letzte Woche? Letzte Woche? Mal gucken. Meinst du jetzt im Blog oder allgemein? Ich meine allgemein. Helf mir mal auf die Sprünge. Groß und Rosa. Groß und Rosa? Hä? Telekom. Die Billigmarke der Telekom. Kongstar. Ach, Das, ja, Kongstar mit AR hinten. Nee, Kongster, ne? Kongstar. Kongstar gab's schon? Ja, eben, das hat mich nämlich gewundert. Kongstar, das haben sie jetzt umfirmiert in Kongstar. Ach so, ach, Kongstar heißt das jetzt. Ja, ich habe nämlich mal geguckt, 19. April 2005 wurde das angekündigt. Damals, die Billig-Flatrate der Telekom. Ach, Kongstar heißt das jetzt. Ja, aber da haben sich ja schon die Fachmagazine und die Experten schon den wieder den Mund fusselig. Genau, richtig. Und letztendlich kann man so zusammenfassen, wer auf lange Vertragslaufzeiten verzichten will, für den ist es was, aber es sind halt keine Hammerpreise, so kann man es sagen. Aha. Ja, mir fiel es ein, es war nämlich ein Kommentar in dem Telekom-Beitrag gewesen und da fragte einer, ein Telekom-Jäger, warum die Leute immer noch bei der Telekom sind. Deswegen fiel es mir nur gerade so ein. Kongstar. Genau. Aha. Ja, aber wir dürfen auf den August gespannt sein, weil, denn dort haben schon die meisten Anbieter wieder neue Tarife angekündigt. Aha. Ja, da schauen wir mal. Ach so, siehst du, was wir ganz vergessen haben am Anfang zu sagen, ihr könnt auch auf was gespannt sein. Und zwar gibt es den heutigen Blogcast in zwei Teilen. Wie geht das? Ja, das weiß ich auch nicht. Das wirst du aber jetzt gleich erklären. Ja, und zwar haben wir eine kleine Unterbrechung. Ungefähr in der Hälfte des Podcasts. Ah, wir streiken nicht, oder? Nein, wir werden ein bisschen seichte Musik einspielen für zum Träumen. Kurze Zeit, werden unsere Hälse oder Lippen anfeuchten, um dann weiterzumachen. Jeder für sich. Und Grund ist folgender, unter anderem hat Marco, einer unserer fleißigen Zuhörer, gesagt, dass ihm die Sendung mit jetzt mittlerweile fast einer halben Stunde zu lang ist, um bis auf Arbeit zu kommen. Das heißt, er muss immer unterbrechen. Und damit ihr jetzt einen richtigen Punkt habt, wo ihr unterbrechen könnt, haben wir sowas wie ein Bergfest in der Mitte. Da könnt ihr auf Pause drücken, dann geht ihr eurem Arbeitstag nach und auf dem Rückweg könnt ihr euch die zweite Hälfte anhören. Sehr gute Idee. Ja, oder ihr macht wie Maite, ihr hört einfach während der Arbeit. Ja. Hat sie kommentiert. Ich habe jetzt nichts verraten. Das hat sie so kommentiert. Naja, meine, so macht doch Arbeit auch Spaß. Ja. Obwohl sie auch in ihrer Karriere basteln könnte. Ja, das macht sie ja. Na, nicht so wie du jetzt, weil aus der letzten Folge. Das wird sie nicht machen, nee, das traue ich ihr nicht zu. Ja. Genau, also wie gesagt, dieser Podcast und ich denke die zukünftigen, schauen wir mal, wie es läuft, mit Werbepause, ohne Werbung. Ja. So, dann haben wir ein weiteres Thema. Wir wissen ja alle, dass unser Blogger Dirk, im Urlaub ist zurzeit. Und ich glaube, mittlerweile könnte auch gerade so wieder zu Hause sein. Es ist gerade so die Zeit. Und ja, ich habe nämlich eine schöne Karte von ihm bekommen. Dafür wollte ich mich mal bedanken. Und zwar aus dem Frankenland. Wie hieß der Ort doch gleich? Eckloffstein. Eckloffstein. Kennst du das? Nee. Na, Fränkischen Schweiz. Fränkische Schweiz. Nein, kenne ich nicht. Nein? Gehört, ist doch Dunkeldeutschland unten, ne? Dunkeldeutschland. Ja, und das Besondere an dieser Karte ist, die hat einen Poststempel vom 1. Juli 2007, weil da war der Tag der Franken. Aha. In Bamberg. Und er hat mir das so erklärt, am 11.7. hat er ja die Karte geschrieben und ja, und angekommen ist er am 20. Juli, also die hat ganze 9 Tage gebraucht und das lag wohl daran, dass die Karte erst in ein spezielles Postbriefzentrum ging. Das Bamberger Postbriefzentrum. Ja, irgendwie dort speziell frankiert wurde und dann jetzt. Ach so. Aber 9 Tage ist schon eine Leistung. Ja. Jetzt könnte man fies sagen, vielleicht wurde sie ja mit der Bahn gebracht. War Dirk denn in Bamberg? Ja. Echt? Weißt du, was in Bamberg ist? Nein. In Bamberg sitzen die Jungs vom Geil Ablabern Podcast. Von was? Geil Ablabern? Geil Ablabern. Was hörst du denn für Zeug? Dadurch, dass wir ja immer eine Woche Pause haben, könnt ihr in der Pausewoche euch mal bei geilablabern.de den Podcast anhören. Der geht eine ganze Stunde. Also da braucht ihr viel Zeit. Aber hört einfach mal rein. Oder einen langen Arbeitsweg. Oder einen langen Arbeitsweg. Vielleicht mal eine extra Runde drehen. Ja. Nein, aber Bamberg ist ein gutes Stichwort für Dirk gewesen, weil er hatte ja so gehofft, dass das Basketballfinale über 5 Spiele geht. Aber es ging leider nur über 4 Spiele, sonst hätte er das 5. Spiel direkt in Bamberg sehen können. Mhm. Da hat er sich ein bisschen geärgert, aber C'est la vie. Ja. Na? Ja, jedenfalls schönen Dank, Dirk, dafür und ja, weiter so. Ich werde mich revanchieren. Gut. Was haben wir noch? Ja. Jetzt waren wir gerade in Bamberg. Wollen wir erstmal kurz nach Berlin zurück? Ja. Was ist denn in Berlin? In Berlin gibt es U-Bahn. Tolles Thema bei uns gewesen, ne? U-Bahn. Ja, ja. Und es gibt einen Menschen, der hat sich damit mal genauer auseinandergesetzt mit dem Thema U-Bahn. Mhm. Wobei ich bezweifle, dass er wirklich U-Bahn fährt. Und zwar Tony Mahoney. Und der hat sich ganz genau mit den Aufklebern, die in der U-Bahn kleben, auseinandergesetzt. Und zwar, ja, da gibt es einen Aufkleber gegen Gewalt. Und ich denke, da hören wir mal ganz kurz rein. Ja, Stefan? Ja. Gegen Gewalt hier mit dem Vögel. Und zwar steht da drauf irgendwie, Gewalt, halt, mach mit. Ja. So ein viereckiger Aufkleber. Und damit ist ein Fußball oder was von irgendeinem Verein. Ja. Du, ich fühle mal so verarscht, wenn ich das Ding sehe, war. Also wenn ich jetzt Gewalttäter wäre und würde diesen Aufkleber sehen, ich würde ihn ganz anders deuten, war. Da steht dann, Gewalt halt, mach mit, war. Oder kannst du lesen, wie du willst. Mach mit, Gewalt halt, war. Oder halt, mach mit, Gewalt, war. Mach's mit, Gewalt halt. Unglaublich. Unglaublich. Ja, ist ein bisschen ein Klogriff, dieser Aufkleber, aber weil ich meine, was soll denn so ein zweideutiger Lumpe da an der Scheibe von der U-Bahn geklebt war? Was soll denn das? Ja? Da fühle ich mich als Gewaltempfänger, ja, also als Kunde, Gewaltkunde, fühle ich mich da verarscht, ja? So wie die Mehrzahl der Leute ja auch. Wir sind ja eher Gewaltempfänger, die meisten, und nur ein paar sind Gewalttäter, ja, also die Gewaltverkäufer sozusagen, ja? Und dann, das soll mich nur schützen, so ein Aufkleber, so ein zweideutiger Aufkleber, den man auch noch als Aufforderung verstehen kann, mir auf der Fresse zu hauen in der U-Bahn. Hat sich wirklich irgendjemand ganz, ganz wenig Gedanken gemacht, war, als er das entworfen hat, ja, ein Designstudent oder was, von so einem Fußballclub da. Ja, fahr ich Fahrrad wieder, wisst ihr, hab ich gar keine Lust drauf. Hab auch einfach echt keine Lust auf Gewalt, weißt du. Und an mein Fahrrad brauche ich so einen Aufkleber nicht machen, wa. Da fahr ich einfach weg. Ja. Brauche ich nicht hier, halt, tu mir nix oder was. Ja. Bin ich nicht eingesperrt drin in dem Fahrrad, in einem dunklen Tunnel. Absolute Fehlkonstruktion in der U-Bahn, wa. Ah ja. Weißt du Bescheid, wa. Kein Bock auf Gewalt. Deswegen, seid lieber friedlich, war, seid doch einfach alle mal friedlich miteinander, aber man kann immer über alle reden, wa? Gewalt halt, also, Union. Macht gut. Genau. Seid doch mal alle friedlich miteinander, ne? Na, peace. Ja, schönes Stück. Und, ja, wer die Aufkleber nicht kennt, der kann ja mal zu Tony Mahoney gehen und dort mal schauen. Vielleicht findet er das ja dort. Und zwar ist Tony Mahoney bei www.spreeblick.com zu finden. Und der hört sich nicht, oder der hört sich anders an, als er aussieht. Also ich glaube, da wird für einige, die ihn nicht kennen, eine große Überraschung passieren. Ja. So viel zum Thema Fehlkonstruktion U-Bahn und mach's halt mit Gewalt. Mit Gewalt halt. Ja. Mach mit. Mach mit. So, ja, ich glaube, jetzt haben wir uns erstmal eine kleine Pause verdient. Ja, wir gehen mal kurz auf Toilette. Genau, und ihr könnt auch auf Toilette gehen. Wenn ihr in der U-Bahn seid, sucht euch eine Ecke. Ja, und wir sind gleich wieder da. Alles klar, bis gleich. So, da sind wir wieder. Genau. Ihr seid auch wieder da, sehr schön. Hoffentlich. Hallo, Wacherden. Ja, das war übrigens wer? Ach ja, ganz wichtig, Credits. Das war, ich vorhin habe ich noch nachgeguckt. Chevin Jones and the Dap Kings. The Dap Kings. Mit? Irgendwas mit How long do I have to wait for you? Genau, und das Ganze ist vom Podsafe Music Network, genauso wie unser Soundteppich von Karl Kabetsch und der Opener von Brick Daniels, ne? One Monkey, Don't Stop the Show. Ja. Ja, okay. Dann haben wir das auch mal wieder genannt. Prima. Sind wir unserer Pflicht nachgekommen. Mhm. Und dürfen jetzt weitere 5 Sendungen lang die Musik benutzen. So ist es. Brauchen wir nichts überweisen. Ja. So, was gab's denn eigentlich im Blog letzte Woche noch so? Gab's da noch irgendwas, was man unbedingt erwähnen sollte? Nein, nicht letzte Woche, aber schon ein bisschen weiter her. Ja. Ihr erinnert euch ja an unsere Gastmoderation Maite. Und sie hatte ja berichtet über ihre Ratten, hat sie ja schön erzählt im Blogcast. Andere gehen da zum Tierfänger oder zum, wie heißt der gleich? Na, Ratten und Mäuse hat sie ja und ja, jetzt hat sie auch den Bericht nachgelegt. Ja, zum Kammerjäger. Aber natürlich nicht Maite, sie liebt ihre Ratten und Mäuse. Die sind domestiziert. Richtig. Sozusagen. Und ja, da hat sie jetzt endlich drüber berichtet mit schönen Fotos und ja, schaut euch das doch mal an. Ja. Irgendwas haben die schon Niedliches, also kann man denen ja nicht absprechen. Das Ganze ist Beitrag 1439. 93, aber ist egal. Hä? Wir haben ja im letzten Blog schon gewusst, dass du mit deinen Zahlen nicht so klarkommst. 1439. Oder? Bist du dir sicher? Ja, 100 pro. Echt? Ja, Stefan, jetzt wissen wir seit dieser Folge auch, dass du mit Zahlen leichte Probleme hast. Oh je. Oh je. Es tut mir leid, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Was wäre denn das andere gewesen? Gar nichts. Hast schon geguckt, ne? Ja. Also, Rattenfotos gibt's bei blog.über.de im Beitrag 1439. So ist es. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Sehr in Szene gesetzt sind da bestimmte Teile der Ratte. Man hätte die Kamera füllen, da nicht fotografieren können. Hm. Aber ist auch Bobby und Joey im Synchron aus dem Käfig springen. Sieht man auch. Und wie sie in ihrer Hängematte schlafen. Ja, also wer mal eine Ratte in der Hängematte sehen möchte, der sollte sich den Beitrag mal angucken. Und auch alle anderen Tierliebhaber sind auf diesem Beitrag genau richtig. Leute mit Reptilien, vor allem mit großen Schlangen, sollten diesen Beitrag nicht in Sichtweite ihrer geliebten Schuppentiere öffnen. Das könnte die ein oder andere platte Nase einer Schlange geben. Hm. So. Was haben wir noch irgendwas gehabt in der letzten Woche? Was ist wert, das zu erwähnen? Also eigentlich ist ja alles wert zu erwähnen. Ja, es gab einige Erlebnisberichte. Aus zwei Restaurant-Tipps. Ja, also Erlebnisberichte aus Kopenhagen und Golm. Genau, Altgolm. Altgolm. Ah, Kopenhagen ist natürlich, da kann Altgolm nicht mithalten. Und du warst essen und Maite war auch essen, ja, afrikanisch. Getrennt und woanders. Ja. Ich war ja altdeutsch essen. Und sie afrikanisch. Ja. Leichter Unterschied. Ja, dann, was war noch? Ich kann mit Kabel Deutschland jetzt digital aufnehmen. Na, wie irre. Wahnsinn. Ja. Ist jedem nur zu empfehlen. Das war der einzige technische Beitrag letzte Woche. Ja, es ist Sommer. Es Ach, ist Sommer. Ja, die Leute sind draußen. Es ist heiß. Und ja. Na, lass uns mal in den Beiträgen noch wühlen. Und zwar mit Hilfe unseres Frage- und Antwortspiels. Ja, das können wir doch mal machen. Gut, dann werde ich uns mal ein bisschen in Stimmung bringen. Fahr mal den Trailer an. Wir haben keinen Trailer, noch nicht. Okay, dann fahr das... Das Band. Team, das Theme, fahr mal ab. Ja. Würde man jetzt auf Englisch sagen. Düdüm, düdüm. So. Düdüm, düdüm. Bis wo, bis zu welcher Zahl dürfen wir denn gehen? Hast du einen Zufallsgenerator denn da? Sufi. Wir sind ja nicht bei Jeopardy. Jeopardy. Das war das Sufi? Bei Jeopardy? Das war hieß der Sufi? Oder wie ist das? Frank Elzner, ne? Der hat doch mal, hat Frank Elzner gesagt, Sufi? Ja, ja, klar. Das war der Zufallsgenerator. Dann war es Jeopardy. Ich denke schon. Ne? Läuft das? Ich habe gerade keinen hier, aber ja, soll ich einfach mal eine Zahl nehmen? Ja, ja. Du kannst gehen bis 1000. Ja, 1400. 1400 nehmen wir auf jeden Fall. Mindestens, ne? Ja. Wir machen mal nicht so alten Beitrag, wir nehmen mal die 1350, gucken wir mal. Du rätselst oder ratsel ich? Pech gehabt. Du rätst, würde ich sagen. Okay. Oder? Ja, ja. Okay. Hm. Hier gibt's gerade nicht viel, sehe ich. Okay, wir haben was. Und zwar darf ich dir natürlich jetzt nicht sagen, aber es geht um Beitrag 1317. Ein recht aktueller Beitrag, noch nicht so lange her, das kann ich schon mal verraten. Und er kommt aus der Kategorie Erlebnisbericht. Erlebnisbericht. So. Das heißt, es ist ein Beitrag aus dem Mai. Nein. Mehr im Juni, ne? Nein. Im Juli? Nein. Dann doch im März. Nein. Okay. Im April. Ah, da wäre ich jetzt auch gleich hingekommen. Ja, genau. Ein Beitrag aus dem April, geschrieben von einer jungen Dame unseres Blogs. Nein. Dann ist er von mir. Richtig. Okay, im April, was habe ich im April erlebt? Da habe ich Mitte April Geburtstag gefeiert? Nee, kann nicht sein, sowas mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Ich habe was erlebt, und zwar war ich weg gewesen. Meinst du? Ja, vermute ich mal. Nee. Das, ich habe was zu Hause erlebt, das kommt selten vor. Also ich könnte dich jetzt auf die falsche Fährte locken, aber wir wollen keinen Quatsch machen hier. Mach mal ruhig weiter. Na, gib mir mal wenigstens einen klitzekleinen Tipp. Selbst der Zuhörer kann ja nicht mitraten, wenn ich weiß, worum es geht. Also, das wäre Quatsch, wenn ich dir jetzt helfen würde. Achso, okay, dann versuch's. Also, ich hab was Tolles gemacht. Ja. Ich hab was Tolles gemacht und da... Du hast was Tolles erlebt, würde ich sagen. Ich hab was Tolles erlebt. Und zwar alleine. Nee. Nee, zusammen mit Julia und Leo. Mit Julia glaube ich schon, aber nicht mit Leo. Wie? Ich habe was mit Julia erlebt und nicht mit Leo. Na, sowas schreibe ich aber nicht im Blog. Du, weil, lass mich raten, ich war mit dir essen gewesen. Hast doch erzählt, dass du bald ein Kind kriegst. Ich war mit dir essen gewesen. Nein. Ich sag mal, was erlebe ich mit Julia denn außer Essen und Sachen, die ich nicht im Blog schreibe? Tja. Oh, du kannst mir wirklich keinen Tipp geben? Und zwar nicht mit Leo, dann war es abends. Waren wir weg gewesen zusammen. Im Quatsch-Comedy-Club. Ja. Oh, guck mal an. Ja. Aber wir wollen hier keinen Quatsch machen. Ja, richtig. Im Quatsch-Comedy-Club waren wir gewesen. Und richtig. Pizzi hat ja daraufhin uns erklärt, wie man den Quatsch-Comedy-Club auch auf andere Art und Weise kostenlos erleben kann. Also Julia und ich hatten ja einen Gutschein. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, den kostenlos zu erleben. Und den Tipp fand ich ganz interessant. Ja. Nämlich... Soll ich es verraten oder soll ich sagen, die es wissen wollen, dann einfach mal im Blog gucken? Das ist ja, das cool, hat man ja auch schon in einem älteren Blogcast erklärt. Ja, aber du kannst es gerne nochmal wiederholen. Nö, ich würde sagen, wer es wissen möchte, wie man kostenlos den Quatsch Comedy Club erleben darf, der sollte mal gehen auf Beitrag. Stefan? Ja, das ist der Beitrag 1317. Ja. Dort lest er in den Kommentaren den Tipp von Pizzi und ich glaube, sie hat es auch sogar gemacht schon, ne? Nein, in den Kommentaren ist es nicht, aber es ist zu finden in dem Blogcast, wo Pizzi mitmoderiert hat. Jetzt kann ich mich auch dran erinnern, da hatten wir nämlich deinen Beitrag behandelt. Und da hat sie das erzählt. Frage- und Antwortspiel, stimmt. Das weiß ich gar nicht. Ja, nee, okay, also dann muss man sich ja da, na gut, wenn man sich da jetzt extra einen Podcast für anhören muss, dann sagen wir es mal doch. Also ihr könnt euch den Podcast gerne anhören. Das ist der Podcast 21 und da ist auch, nein, da ist der Kommentar nicht zu finden vom PC, weil es gab keinen. Sie hat es nur im Blogcast erwähnt. Ja. Gut, also es ist so gewesen, dass man sich einfach in den Vorraum setzt und dort dann so lange sitzt, bis die Veranstaltung vorbei ist und dann alles gehört hat. Ne, so ungefähr war das. So kann man es auch machen, genau, richtig. Ja. Gut. Na prima. Dann werde ich jetzt mal was für dich raussuchen, Stefan. Ja, aber was Leichtes bitte. Ja, nicht wieder so was Schweres. Ich gucke gerade hier. Na, wenn du schon so lachst, dann ist ja, kann ja nur was Schlimmes. Also, es geht um Gewalt halt. Echt? Ja, mach's mit Gewalt halt. Aha. Der Beitrag ist von Anfang des Jahres. So viel möchte ich dir schon mal verraten. Von Anfang des Jahres. Da geht's um Gewalt. Es geht um Zerstörung. Zerstörung? Mhm. Mhm. Es hat jemand was zerstört. So, und jetzt muss aber drauf kommen. Ah, warte mal. kommt das Wort kaputt drin vor? Ja. Echt? Ja. Ist es von einem ehemaligen Blogger? Ja. Na, dann kann es ja nur ein Fahrkartenautomat sein. Genau. Ah. Den hatten wir aber schon mal in unserem Spiel, ne? Ich glaube ja, ich bekomme alles kaputt. Genau, so ist der Titel, Beitrag 1099. Und dort ist beschrieben, wie man einen Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn zerstört. Na gut, im Moment brauchen wir ja keinen, wenn die streiken. Wir wollen jetzt einen Fahrkartenautomat und nichts. Das Thema hat auch eine hohe Kontroversität mit sich geführt. Ja. Einfach mal nochmal erleben und durchlesen. Genau. Beitrag 1099. Ja. Na, das ging ja schnell. War ich nicht gut? Du warst sehr gut. Ja, warte mal, aber wenn du so schnell bist, dann mache ich gleich noch einen für dich. Und zwar Beitrag... Nee, das ist so ein Mischmasch. Da geht's um nichts Wirkliches. War von mir ein Beitrag. Das war nicht wichtig. Aha. Ah, ja, okay. Und zwar Beitrag 1011. Ja. Und da geht es auch um ein gelbes Unternehmen. Ein gelbes Unternehmen? Die Deutsche Post. Das ist schon nicht schlecht. Dann ist es eine Packstation. Ja. Ja, wir hatten viele Packstationsbeiträge. Einer der diversen Packstationsbeiträge. Genau. Das waren immer Axel und ich. Ja, und wer war es nun diesmal? Ich denke mal ich. Richtig. Ich glaube, du hast öfter ein Verhältnis mit der Packstation gehabt. Ja, aber lange nicht mehr gehabt. Und da war auch was kaputt. War das das, wo ich zur Packstation gefahren bin und auf dem Rückweg irgendein Auto kaputt war? War das dieser Beitrag? Ach so, ja, da waren da gleich zwei Sachen dann kaputt. Ja, genau. Das Auto war nicht das Einzige, was kaputt war. Was war noch kaputt? Ja, Paket war so blöd in der Packstation, dass es beim... Dann waren sogar drei Sachen kaputt. Ach so, was war noch kaputt? Ja, überleg mal. Du wolltest ja erstmal da hinkommen. Und du bist ja so faul zu laufen. Richtig. Ja, aber es wird da wohl kaputt gewesen sein. Also du hast das Auto genommen, das funktionierte noch, kamst dann aber an diesem Einkaufscenter an und wolltest nun zu dem Automaten kommen, aber dazwischen war noch was kaputt, bevor du den Automat überhaupt erreicht hast. Ach, der Fahrstuhl? Nee, ja, was? Der Fahrstuhl war kaputt. Stimmt, der war kaputt, richtig. Richtig, weil ich bin extra... An Fahrstuhl rangefahren und hast da geparkt, ne? Auf so einem Frauenparkplatz. Genau, nee, es war, also ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern. Das war 5. Dezember, ja auch das, ist sehr lange her. Das Biesdorf Center kennst du ja, ja auch. Ja, natürlich. Berlin-Biesdorf, wie der Name schon sagt. Und ja, da ich wusste, wo die Packstation ungefähr ist, bin ich also ins Parkhaus und habe mich diesmal woanders hingestellt, wo ich gehofft hatte, dass da in etwa die Packstation ist, weil das ist ja unterirdisch. Und ich war sogar an der richtigen Stelle und wollte dann mit dem Fahrstuhl hoch und der ging da nicht. Ja, aber es gab ja zum Glück einen anderen. Ja, die komplette Story, wir haben nämlich keine Zeit mehr, lest ihr im Blog, Beitrag 1011. Und so ist es. Damit kommen wir auch ganz schnell zu unserer letzten Rubrik. Das sind die Geburtstagskinder. Happy! Happy birthday to you! Are you happy? Happy! I don't think you should be alone. Ja, wer hatte denn Geburtstag? Also, Glückwunsch an Milo, kann ich nur sagen. Das ist der Sohn von Hardy, das habt ihr auch im Alt-Golem-Beitrag gelesen. René, wer hatte Geburtstag? Na, Leo hat Geburtstag. Genau, herzlichen Glückwunsch Leo und ein Tag später... 4 Jahre alt ist er geworden übrigens. Genau, ist noch jemand 4 Jahre alt geworden und zwar Maxi. Einer meiner x Nichten und Neffen. Ja. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Ja, sonst noch irgendwelche Geburtstagskinder? Mir fallen im Moment keine ein. Doch, natürlich. Heike hat Geburtstag genau heute, wo der Blockcast rauskommt. Ja, schön. Herzlichen Glückwunsch. Alte Kollegin von uns, ne? Genau, richtig. Ja. Aber wir sagen nicht, wie jung sie wird. Das macht man ja bei Frauen nicht. Auf jeden Fall über 16, nur so mal fürs, falls jetzt hier irgendwie Jugendstellen mithören. Sie ist über 16. Bist doof. Ja, also herzlichen Glückwunsch an euch vier. Und ja, das waren auch schon die Geburtstagskinder, ne? Mehr fällt mir nicht ein. Ja, wenn wir ein Geburtstagskind vergessen haben oder irgendwas erzählt haben, was nicht stimmte, dann lasst uns eine Nachricht zukommen. Und genau, zwar, per E-Mail an blog@juma.de. Ihr könnt uns anrufen. Genau, unter welcher Nummer? Unter der Telefonnummer. Ich dachte jetzt, ich finde es, wenn ich bei www.blog, ach Quatsch, wenn ich auf blog.über.de gehe, dachte ich, finde ich das unter den Kontakt. Ich habe so, und zwar, das ist aber ein Kontaktformular, das könnt ihr natürlich auch nutzen. Das auch, oder wie gesagt, Telefon Berlin 030 202 36803. Jetzt habe ich es auch gefunden. Oder ihr geht auf blog.über.de, klickt auf Impressum und dann findet ihr, nee, wo ist denn das, dass man uns kostenlos anrufen kann? Das ist auch im Kontaktformular, glaube ich, oder? Kontakt. Also wir müssen dem Kontakt. Programmierer der Webseite mal sagen, der muss ja noch, ja genau, auf der Kontaktseite. Bei dem Kontaktformular findet ihr einen grünen Hörer und dort könnt ihr draufklicken und in der Zeit von 8 bis 22 Uhr könnt ihr uns kostenlos auf die Mailbox sprechen. So ist es. Gut, jetzt sind wir aber schon weit über der Zeit. Aber gewaltig, also das kann sonst nur Thomas Gottschalk. Ja. Und der muss Gummibärchen dafür essen. Ja. Je länger die Sendung, desto doller die Bauchschmerzen. Also, wir danken euch fürs Zuhören. Genau. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. So ist es. Ich mache mir jetzt auf in Urlaub. Und ja, viel Spaß daran. Wenn die Qualität des Podcasts nicht so gut war, lag es an René. Ja, und ich werde jetzt so ein bisschen an der Sendung feilen und schneiden. Genau, du machst es schon, wa? Also, okay. Habt eine schöne Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss. Tschüss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Test, Test, Test. Test, Test, Test, Test, Test. Gut. Ja, das ist auch der Ausschlag. Ja. Wir haben uns heute extra gedupt für die Sendung. Dann, ja, kann ich loslegen? Bist du soweit? Ja, mach doch, was du willst. Ja, 1400 nehmen wir auf jeden Fall. Mindestens, ne? Ja. Wir machen mal nicht so alten weiter, wir nehmen mal die 1350, gucken wir mal. Du rätselst oder ratel ich? Pech gehabt. Du rätst, würde ich sagen. Okay. Oder? Ja, ja. Okay. Hier gibt's gerade nicht viel, sehe ich. Oh je. Ich finde keinen Beitrag. Mach mal ein bisschen Dampf. Ach, ich beeil mich ja schon. Aber hier kommt nichts. Ich habe heute Pechsträhne. Hier kommt nichts. Ich kann machen, was ich will. Ich habe jetzt 10 Beiträge gesucht und alle nicht da. Na sag mal, es kann doch nicht wahr sein. Sag mir einfach mal eine Zahl, René. 1201. Das ist nicht mein Lieblingsbeitrag. Ja? Nee, leider nichts gewesen. Den müssen wir für die Zufallsgenerator programmieren, der nur in den vorhandenen Beiträgen sucht. Schöne Programmieraufgabe. Ja. Ey, das gibt's doch nicht. Ich kann noch 4 Stunden zeichnen, also mach ruhig, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Das machen wir im Schnelldurchlauf, spielen wir das durch. Also wirklich. Ja, heute den Podcast mal bitte in doppelter Geschwindigkeit hören, dann reicht es auch für eine Woche Hin- und Rückweg. Genau, so ist es nämlich, ne? Na okay, nehme ich jetzt hier einfach. Anderen. Es kommt nichts, also hört mal, Leute. Stefan. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Gut, dann helfe ich mit. So, dein Block hatte nämlich gerade eine Macke. Ich glaube, jetzt haben wir zumindest wieder mehr Chancen. Okay, wir haben was. Und zwar. Na, siehst du, da ging doch. Also. Ja, ein guter Freund von mir, der würde gerne mal mit Erotikspielzeug und ich wollte mich jetzt mal für ihn erkundigen. Ja, erkunde mal gut. One monkey don't, said he really won't. one monkey don't stop the show. The best and the brightest served up daily by the sharpest minds in content delivery, Pod Show and Limelight.